kann sie nicht glauben, was ich sah. Deportier mit einem gruseligen Lächeln, sagte willkommen sein, du Stimmung düster. Ich konnte nicht glauben, was ich sah. Deportier mit einem gruseligen Lächeln, sagte willkommen, mein Freundin und Wahnsinn. Du kannst einchecken, wann du willst, aber du kannst niemals gehen. Willkommen im Hotel am Himmel, ein Ort, den du niemals vergessen wirst. Sie tanzen hier die ganze Nacht im Hotel am Himmel, so wunderschön. Niemals gehen. Du kommst niemals, niemals gehen. Willkommen, du kannst niemals gehen. Aber du kannst niemals gehen. Willkommen im Hotel am Himmel, den du niemals vergessen wirst. Sie tanzen hier die ganze Nacht im Hotel am Himmel, so wunderschön. Oh, oh. Den du niemals vergessen wirst. Sie tanzen hier die ganze Nacht im Hotel am Himmel, so wunderschön, so wunderschön, wunderschön. In einem hohen Hotel im Himmel fand ich mich gefangen in einem seltsamen Raum. Ich konnte nicht glauben, was ich sah. Der Portier mit einem gruseligen Lächeln sagte willkommen, mein Freund in unserem Wahnsinn. Du kannst einchecken, wann du willst, aber du kannst niemals gehen. Willkommen im Hotel am Himmel, so wunderschön. In einem hohen Hotel im Himmel fand ich mich gefangen in einem seltsamen Raum. Der Empfang war kalt, die Stimmung düster. Ich konnte nicht glauben, was ich sah. Der Portier mit einem gruseligen Lächeln sagte willkommen, mein Freund in unserem Wahnsinn. Du kannst einchecken, wann du willst, aber du kannst niemals gehen. Willkommen im Hotel am Himmel, ein Ort, den du niemals vergessen wirst. Sie tanzen hier die ganze Zeit.